tosender Nacht. Wach doch endlich auf. Es ist der Morgen der Nacht. Dinge nehmen ihren Lauf. Es ist der Morgen der Nacht. Das hätte ich nie gedacht. Es ist der Morgen der Nacht. Warum bin ich nicht erwacht? Es ist so vieles passiert. Es ist so vieles geschehen. Es ist so vieles passiert. So vieles geschehen. Fehler kommen, Fehler vergehen. Wer einmal lügt, kann es nie verstehen. Auch wenn er nur die Wahrheit spricht, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Es ist der Morgen danach. Jetzt hab ich es erkannt. Es ist der Morgen danach. Habe ich mich verbrannt. Es ist der Morgen danach. Jetzt ändert sich nicht mehr. Es ist der Morgen danach. Doch vertraue ich dir nie mehr. Jetzt stehst du da mit der Wahrheit in der Hand. Doch du kannst es noch nicht glauben. Zweifelsam, zweifelsam verscharrt. Auch wenn er nur die Wahrheit spricht,